الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على سكبت الله لمهان دابلتن الله سيجن الهيل وبامهاتسشكايت وغنادن زين auf unserem Propheten محمد dem letzten aller Gesandten dem edelsten aller Propheten demjenigen den nach dem kein anderer Propheten mehr folgen wird الله سيجن الهيل زين auf ihm und auf seine gesamten Familie und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Er hat die Botschaft vollbracht, er hat die Botschaft überbracht. Und er hat uns auf einem glasklaren Weg zurückgelassen. Der ist so klar und leuchtet so hell, dass es vollkommen egal ist, ob du dich bei Nacht auf diesem Weg befindest oder bei Tag. Du findest immer den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil er ihn klar und deutlich vorgezeichnet hat. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Meine lieben Geschwister, Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu berichtet, dass einmal ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgendes fragte. Und das ist die Frage, das ist die Zusammenfassung der gesamten Religion. Das ist die Zusammenfassung dessen, worum es in jedem Gesetz und jeder Anordnung Allahs und jedem Verbot letztendlich geht. Er sagte, weise mich auf eine Tat hin, die mich dem Paradies näher bringt und mich von dem Höllenfeuer entfernt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erst nicht darauf geantwortet, offensichtlich, weil er auf die Antwort von Allah azza wa jal gewartet hat. Dann, kurzen Augenblick später, sagte er, derjenige, der diese Frage gestellt hat, der wurde zu dieser Frage recht geleitet, der wurde zu dieser Frage geleitet. Und dann fragte er, was hast du nochmal gesagt? Da sagte er, wiederholte er seine Frage, verweise mich auf eine Tat, die mich dem Paradies näher bringt und mich vom Höllenfeuer entfernt. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du sollst Allah dienen, ihm nichts beigesellen, das Gebet verrichten, die Zakat entrichten, und deine Familienbande pflegen. Den Kontakt zu deiner Verwandtschaft, aufrechterhalten. Wir haben beim letzten Mal über die Wichtigkeit der Beziehungen zu den Verwandten gesprochen, die so wichtig ist bei Allah Azza wa Jal, dass er sie im Koran al-Karim erwähnt hat. Und diejenigen Menschen, die den Kontakt mit ihren Verwandten aufrechterhalten, als vernünftige Menschen bezeichnet hat. Als Menschen mit Verstand bezeichnet hat. Er sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, jedoch bedenken nur diejenigen, die Verstand besitzen. Diejenigen, das ist die Beschreibung derjenigen, die Verstand besitzen. Diejenigen, die Allahs Bund halten. Der Bund, den du mit Allah eingegangen bist, bevor du auf die Erde gekommen bist, ist, dass du ihn als den einen einzigen Gott und Herrn akzeptierst und ihm nichts beigesellst. Diejenigen, die Allahs Bund halten und das Abkommen nicht brechen. Wie brichst du das Abkommen? Indem du Schirk begehst, Gott bewahre. Und die verbinden, was Allah befohlen hat zu verbinden. Und zu dem, was Allah befohlen hat zu verbinden, gehört zweifellos der Kontakt mit deinen Verwandten, den Eltern natürlich allen voran. Die ihren Herrn fürchten und Angst vor einer bösen Abrechnung haben und die geduldige sind im Trachten nach dem Angesicht ihres Herrn, das Gebet verrichten, merkt ihr die Parallelität zum Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, du hast Allah dienen, ihm nichts beigesellen, das ist der Bund, den du nicht brechen sollst, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, das ist die Zakat, heimlich und öffentlich ausgeben, heimlich, dass keiner davon mitbekommt, wegen deinem Ikhlas, öffentlich, um andere dazu anzuspornen und mit dem Guten das Böse abwehren, für die gibt es letztendlich die Wohnstätte, die Garten Edens, die mit dem Guten das Böse abwehren, das werden wir gleich in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen, wo jemand sagt, naja, ich versuche die ganze Zeit mit meinen Verwandten gut zu sein, aber sie geben mir leider Schlechtes zurück. Meine lieben Geschwister, den Kontakt zu den Verwandten aufrechtzuhalten, da gibt es zwei Aspekte. Es gibt Lohn im Diesseits und Lohn im Jenseits. Und umgekehrt, es gibt für denjenigen, der den Kontakt mit Sohn abbricht, Strafe in diesseits und Strafe im Jenseits. Was den Lohn angeht, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Hadith ist für diejenigen Menschen, die auf diese Dunya ausgerichtet sind und für sie das alles bedeutet. Er sagte sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, wer es gerne hätte, dass Allah ihm viel Versorgung gibt und dass er ihm ein langes Leben beschert, der soll den Kontakt zu seinen Verwandten aufrechterhalten. Was will man, wer in dieses Dunya verliebt ist, was will er denn mehr, als dass er lange hier lebt, gesund hier lebt und reich ist? Weil Rizq ist Gesundheit, Rizq ist Reichtum, Rizq ist ja nicht nur beschränkt auf Bargeld. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, wahrlich, nachdem Allah die Schöpfung erschaffen hat und er damit fertig war, sagte die Verwandtschaftsbande, ihr wisst, alles außer Allah azza wa jal ist erschaffen. Und die Verwandtschaftsbande ist ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn wir uns das bildlich nicht vorstellen können, genauso wie du dir den Tod nicht vorstellen kannst und trotzdem wird ihn Allah azza wa jal zwischen dem Paradies und der Hölle opfern lassen am Tag der Auferstehung. Trotzdem, auch diese Verwandtschaftsbande hat eine Form, wenn Allah sie ihr eine gibt. Und so sagt sie zu Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, ich suche Zuflucht bei dir vor demjenigen, der den Kontakt mit mir abbricht. Da sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu ihr im heiligen Hadith, wärst du damit zufrieden, dass ich den Kontakt aufrecht erhalte mit jedem, der auch mit dir den Kontakt aufrecht erhält? Und dass ich den Kontakt abbreche mit jedem, der auch mit dir den Kontakt abbricht? Da sagt sie, natürlich, o Herr, da sagte Allah, so wird es sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr wollt, lest doch im Koran in Surat Muhammad, Vers 22, werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt auf der Erde, Unheil stiften. Abkehrt natürlich, die große Abkehr ist die Abkehr von der Religion. Werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt, auf der Erde Unheil stiften und die Verwandtschaftsbande zerstören, das sind jene, die Allah verflucht hat. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, die Verwandtschaftsbande ist festgeklammert am Thron. Sie sagt, wer den Kontakt mit mir aufrecht erhält, mit dem erhält auch Allah den Kontakt aufrecht. Und wer den Kontakt mit mir zerreißt, wer die Bande mit mir zerreißt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls mit ihm den Kontakt abbrechen. Meine lieben Geschwister, den Kontakt zu den Verwandten aufrecht zu halten, ist so wertvoll, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal als Maimuna radiallahu anha, sie hatte bei sich eine Sklavin gehabt und sie hat sie freigelassen, weil das gehört zu den besten Taten, dass man einem Menschen die Freiheit schenkt. Und da sagte sie eines Tages, o Gesandter Allahs, ist dir aufgefallen, dass ich das gemacht habe? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hast du das wirklich gemacht? Da sagte der Prophet sallallahu, da sagte sie ja. Da sagte er, hättest du diese Wohltat deinen eigenen Verwandten gegenüber gemacht, wäre das besser für deine Belohnung gewesen. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass Wohltaten, die man seinen eigenen Verwandten gegenüber vollzieht, wertvoller sind bei Allah subhanahu wa ta'ala als Wohltaten, die man fremden Menschen gegenüber vollzieht. Auch wenn beides gut ist, aber den Verwandten gegenüber bedeutet, dass die Wohltat an sich, die Spende an sich in diesem Fall, oder um gleichzeitig auch den Kontakt zu den Verwandten aufrecht zu erhalten. Viele Leute fragen sich, ja, wie oft soll ich denn meine Mutter anrufen? Wie oft soll ich denn meinen Bruder besuchen? Wie oft soll ich denn meinem Onkel oder meinem Cousin eine E-Mail schicken, um den Kontakt mit ihm regelmäßig auf Trab zu halten? Und die Antwort lautet, lieber Bruder, liebe Schwester, der Islam hat dir keine Vorgaben hinsichtlich der Anzahl gemacht oder hinsichtlich der Zeit, die du investieren sollst in diese Thematik. Der Islam hat dich dazu angespornt, viel dafür zu tun. Je mehr du machst, desto besser. Aber die Frage ist natürlich, was ist das Minimum? Solche Angelegenheiten überlässt die islamische Religion dem, was in der Gesellschaft, in der du lebst, bei den redlichen und rechtschaffenen Muslimen, beim Durchschnittsmuslim gang und gäbe ist. Wenn es normal ist, da wo du lebst, dass man seine Mutter, weil man so und so weit von ihr entfernt ist, einmal pro Tag anruft, dann ist das auch das, was man von dir erwartet. Und wenn es normal ist, dass man seinen Bruder einmal in der Woche besucht, dann ist es auch das, was man von dir erwartet. Weil diese islamische Religion ist in jeder Gesellschaft und in jedem Ort dieser Welt praktikabel. Und wenn sie Vorgaben gemacht hätte, was Zeitangaben geht oder Art und Weisen angeht, so könnten manche das umsetzen und andere nicht umsetzen. Deswegen zusammengefasst, jeder von uns hat die Möglichkeit, seine Kontakte, seine Verwandtschaftsbande zu pflegen, weil die Mittel, die man dafür verwendet, sind vielfältig. Man kann anrufen, man kann E-Mails schreiben, man kann Briefe schreiben, man kann jede Form des Kontakts. Natürlich wird auch natürlich vorausgesetzt, dass wenn du in der Nähe des eines Menschen bist, dass du ihn auch ab und zu mal persönlich besuchst, im Gegensatz zu jemand, der weit entfernt ist. Meine lieben Geschwister, derjenige, der den Kontakt zu seinen Verwandten abbricht, dem droht Allah Azza wa Jal. Auf der einen Seite erhält er gewaltige Belohnung, aber auf der anderen Seite wird ihm auch eine Strafe angedroht, wenn er diese Sache auf die leichte Schulter nimmt. Und so berichtet uns Abu Bakr radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat: Es gibt keine Sünde, bei der Allah subhanahu wa ta'ala die Strafe für den Sünder in diesem Leben eher beschleunigt. In Klammern, hinzu kommt noch das, was er für ihn im Jenseits vorbereitet hat, als anderen Menschen Unrecht zu tun und die Verwandtschaftsbande abzubrechen, den Kontakt zu den Verwandten abzubrechen. Es gibt keine Sünde, bei der Allah subhanahu wa ta'ala eher dafür sorgt, dass der Sünder die Strafe für diese Sünde noch in diesem Leben kosten wird, und gleichzeitig hat Allah subhanahu wa ta'ala für ihn im Jenseits etwas aufbewahrt, das heißt einen Teil der Strafe aufbewahrt, als anderen Menschen Unrecht zu tun und den Kontakt zu den Verwandten abzubrechen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor bewahren. Und deswegen sehen wir in der Realität, dass derjenige, der den Kontakt zu seinen Verwandten abbricht, ein Mensch ist, der unruhig lebt, ein Mensch ist, der unzufrieden ist, ein Mensch ist, dem Allah azza wa jal seinen Rizq nicht segnet, ein Mensch ist, der von den anderen verabscheut wird, denn keiner akzeptiert es, wenn ein anderer den Kontakt zu seiner Mutter oder zu seinem Vater oder zu seinen Kindern abbricht. Solch eine Person ist unruhig, unzufrieden und wird die Glückseligkeit weder im Diesseits noch im Jenseits erlangen. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde einmal gefragt über den Fall, dass man selbst anderen Gutes tut, aber sie geben einem Schlechtes zurück. Das heißt, es ist nicht der Fall, der meistens der Fall ist. Die meisten Leute, bei ihnen ist es so, dass sie sich nicht darum kümmern, den Kontakt mit den Verwandten aufrechtzuerhalten, aber die anderen genauso. Also es gibt da jetzt keinen Streit, es gibt da zwischen ihnen niemand bricht den Kontakt absichtlich ab. Das ist selten der Fall, gibt es auch, aber das ist nicht die große Mehrheit, wie ich denke. Und trotzdem sagt er, das heißt, der Prophet wird gefragt über den extremeren Fall. Jemand tut seinen Verwandten Gutes, aber sie brechen den Kontakt mit ihm ab. Sie wollen nichts von ihm haben. Er schenkt ihnen etwas, sie nehmen das Geschenk und schmeißen es ihm ins Gesicht. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn es so ist, wie du sagst, dann ist es so, als würdest du ihnen heißen Sand zu essen geben. Und Allah azza wa jal wird, solange du dich weiterhin so verhältst, immer jemanden schicken, der dich unterstützt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich unterstützt, lieber Bruder, liebe Schwester, dann kann die gesamte Schöpfung gegen dich sein. Spielt keine Rolle mehr. Wenn du Allah azza wa jal hinter dir hast, der dich unterstützt und stärkt und dir beisteht, dann ist es völlig wurscht, selbst wenn die gesamte Menschheit sich gegen dich versammelt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dass wir immer Gutes tun und besonders diesen Aspekt der Verwandtschaftsbande aufrechterhalten. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.